Diskussion in diesem Reichstag zeigte, dass dieser Reichstag im Zeichen der imperialistischen Kriegspolitik darf. Er zeigt, dass die Nationalsozialisten und Sozialdemokraten den Rand ablaufen, wer die treuesten Diener Hindenburg und Bräuner sind. Die Kommunistische Partei ist die einzige politische Klassenpartei des Proletariates, die die Präsidentschaftswahlen benutzt, um die Millionenmassen der Arbeiterschaft aufgrund ihrer Tageskämpfe für die bolschewistischen Ziele aufzurütteln und die Einheitsfront des Proletariats als Führer aller Werktätigen zu erweitern und zu festigen, um die Parteien, die sich der sich faschisierenden bürgerlichen Diktatur und ihrer zuverlässigsten Stütze der Sozialdemokratie als die Todfeinde der Arbeiterklasse zu entlarven. Das ist der Appell des Zentralkomitees unserer Partei, der begeistert aufgenommen wurde von Millionen Arbeitern in den Betrieben, an den Stempelstellen, von den Angestellten in den Kontoren, von den Kleinbauern, den werkstätigen Bauern in den Dörfern. Millionen jubelten dem roten Arbeiterkandidaten, unserem Genossen Kehlmann, zu. Die deutschen Waffen, die siegreich in ferne Länder getragen wurde, unter der Mithilfe der deutschen Sozialdemokratie, die den Raubzug nach dem Balkan führten und dort die werktätigen Bauern unterdrückten, die nach der Türkei zogen und dort das werktätige Volk unterdrückten, die in Spa gemeinsam in den gemeinsamen Beratungen der damaligen Regierung unter Anwesenheit Hindenburg proklamierten, die Ukraine als Aufmarschgebiet gegen Sowjetrussland durchzuführen. Diese imperialistischen Kriegspolitiker, die versuchen heute im Zeichen der Präsidentenwahl das arbeitende Volk für die Verschärfung für neue Kriege zu mobilisieren. Hindenburg ist das Programm des imperialistischen Krieges. Hindenburg war es, der jenen Erlass herausgab, in dem gesagt wird, dass man gegen jene Soldaten, die nicht mehr weiter im Dienste der Krupp und Kompanie ihre Knochen auf die Schlachtfelder tragen wollen, dass man sie anbinden müsse. Nun, die deutschen Arbeiter werden antworten bei dieser Präsidentenwahl, wen man anbinden soll.